danke Mama. Ja, du standst immer hinter mir. Mir fällt der Sportwagen warm, wenn ich im Winter friere. Lass mich bitte noch mein Kind sein. Sollte es einer wagen, die Familie anzugreifen, lauf ich blind rein. Meine Liebe ist nicht in Worte zu fassen. Pass auf mich auf, Mama, brauchst dir keine Sorgen zu machen. Was bis jetzt nicht geklappt hat, werde ich morgen erreichen. Inshallah, für Mama schreien würde morgen nicht reichen. Danke, Baba, wegen uns konntest du kaum schlafen. Nur wegen dir sitz ich heute in mein Traumwagen. Deine Kinder waren immer nur im Vordergrund. All meine Fehler bring ich heute in Ordnung und versprochen, ich werd immer vor euch da sein. Verflucht soll der Tag sein am Grabstein. Ihr kennt doch euer Sohn, ich werde stark bleiben. Ist Gott dafür, du musst nie wieder arbeiten. Danke, Mama, ich wollte mal Danke sagen. Ihr wart immer für mich da in den ganzen Jahren. Ihr bleibt immer tief in mein Herz. Meine Liebe ist so tief in dem Vers. Danke, Mama, ich wollte mal Danke sagen. Ihr wart immer für mich da in den ganzen Jahren. Ihr bleibt immer tief in mein Herz. Meine Liebe ist so tief in dem Vers. Sag mir, wie fing alles an? Ich hatte keinen Plan. Damals war ich arm, aber trotzdem schon ein Mann. Um mich schon nur Kripus wegen viel zu viel Verfahren. Der Richter wollte mich ficken, aber kam nicht an mich ran. Damals wollte ich keine haben, ich kannte keine Liebe. Keine Zukunft, keine Hoffnung, keine Perspektive. Ich war nur draußen, meine Mutter konnte nie schlafen. Und die Lehrer haben gesagt, ich werd's nie schaffen. Ich kannte kein Glück, ständig auf der Suche. Keiner wollte mir was gönnen, sie wollten, dass ich blute. Ja, Kolleg, ja, ja, das Leben ist ne Nutte. Heute esse ich Steak. Damals monatelang Suppe, fick dein Abitur. Ich wollte nie was lernen. Und wenn ich ehrlich bin, wollte ich schon immer Rapper werden. Fick auf alle Bruder, nur der Glaube gibt mir Kraft. Damit ich Mama heute sagen kann, ich hab's geschafft. Danke, Mama, ich wollte mal Danke sagen. Ihr wart immer für mich da in den ganzen Jahren. Ihr bleibt immer tief in mein Herz. Meine Liebe ist so tief in dem Vers. Danke, Mama, ich wollte mal Danke sagen. Ihr wart immer für mich da in den ganzen Jahren. Ihr bleibt immer tief in mein Herz, meine Liebe ist so tief in dem Vers. Danke, Mama, ich wollte mal Danke sagen. Ihr wart immer für mich da in den ganzen Jahren. Ihr bleibt immer tief in mein Herz, meine Liebe ist so tief in dem Vers. Danke, Abel, du hast auf mich aufgepasst. Hast so ein großes Herz, das hat sich ausgemacht. Du standst wie eine Mauer vor mir. Und jeder, der hier Welle machte, kriegte Dayach von dir. Und fremden Knastgitter, keine Sorgen mehr, weil ich unsere Zukunft jetzt absicher. Egal wer kommt, ich bin da für dich, Bruder. Ich geh in den Sarg für dich, Bruder. Schwester, Herz, du warst da in meinen schweren Zeiten. Und du konntest mich immer auf meine Wege leiten. Hast meine Windeln gewechselt, wo ich noch Mini war. Da ist der Kurban aus Nordküsten. Ich bin der Jüngste, aber doch so erwachsen. Meine Welt ist kalt, was würde ich ohne euch machen? Ich bin dankbar und verliere mein Respekt nicht. Schwester, Herz, keine Frau hier ersetzt sich. Danke, Mama, ich wollte mal Danke sagen. Ihr wart immer für mich da in den ganzen Jahren. Ihr bleibt immer tief in mein Herz. Meine Liebe ist so tief in dem Vers.